Hallo, hier kommt wieder die Sendung 104,2 MHz. Wir sind eine Gruppe von Erwerbslosen und prekär Beschäftigten vom Mittwochsfrühstück im Zack und machen einmal im Monat eine Gemeinschaftssendung. Was ist denn das Mittwochsfrühstück? Ein Erwerbslosenfrühstück, auch für prekär Beschäftigte und andere Niedriglöhner. Kommt doch einfach mal vorbei. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 9:30 Uhr im Zack. Was ist denn nun schon wieder das Zack? Ja, das Zack ist ein Kulturzentrum in Flingern in der Fichtenstraße 40. Dort wurden uns kostenlos Räumlichkeiten für unser wöchentliches Frühstück überlassen. Ich mag nicht so gerne mit so vielen fremden Leuten zusammen sein. Ach, die lernst du schnell kennen. Und dann sind sie nicht mehr fremd. Die Leute sind auch sehr unterschiedlich, aber alle nett. Das kannst du mir glauben. Dort siehst du dann auch, dass du nicht die Einzige bist, die ihren Arbeitsplatz verloren hat. Du kannst dich mit anderen über deine Situation austauschen und brauchst dich nicht zu schämen, dass du kein Geld hast. Außerdem bekommst du so ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten. Das bekommst du sonst nirgends. Und alles nur für 1,50 Euro. Ja, wir treffen uns aber nicht nur zum Essen. Wir wollen auch über unsere Situation reden und gemeinsame Aktionen planen. Seit ich beim Mittwochsfrühstück bin, habe ich eine Menge darüber gelernt, welche Rechte ich eigentlich habe. Früher habe ich mich oft vom Jobcenter einschüchtern lassen. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass ich eine Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben muss oder dass ich nicht jede unsinnige Maßnahme annehmen muss. Mich haben Sie sanktioniert. Ich bin zu einem Termin nicht gekommen, weil ich krank war. Ich habe zwar später eine Krankschreibung eingereicht, aber sie sagten, das wäre zu spät. Gegen eine Sanktionierung kannst du vorgehen. Da bist du genau richtig bei uns. Wir können dir nämlich sagen, was du machen kannst. Und du findest auch jemanden bei uns, der dich bei Jobcenter-Einladungen begleiten kann. Ach, dann sollte ich doch mal zu euch kommen. Thank you. Ihr seid jetzt wieder ganz richtig bei 104,2 MHz. Wir bringen jetzt einen Radiobeitrag zum Klimaschutz und das im Zusammenhang mit den Ereignissen um den Hambacher Forst. In der heutigen Sendung wollen wir uns hauptsächlich zum Kohleabbau und zur Räumung des Hambacher Forsts äußern. Für viele Menschen war dieser Sommer ja ein Supersommer. Aber für die Natur sowie für die Bauern war die anhaltende Dürre eine Katastrophe. Befinden wir uns schon mitten im Klimawandel? Einer der größten Klimakiller und der größte CO2-Verursacher ist die Braunkohle. Der Tagebau um den Hambacher Forst ist das größte Braunkohleabbaugebiet Europas, betrieben vom Energieriesen RWE. Seit den 70er Jahren baggert nun RWE, ehemals Rheinbraun, Wald, Felder, fruchtbare Böden, Äcker, ganze Dörfer weg. Dort, wo einst blühende Landschaften waren, wo Menschen gelebt und gearbeitet haben, da klafft nur noch ein riesiges, hässliches braunes Loch. 90% des 12.000-jährigen Waldes sind schon dem Bagger zum Opfer gefallen. Da haben vor 6 Jahren Klimaschützer begonnen, den Restwald zu besetzen und über 50 Baumhäuser gebaut, um den endgültigen Abriss zu verhindern. Es ist nun so, dass es in Berlin schon eine Kohlekommission gibt, weil der Ausstieg aus der Braunkohle ist bereits beschlossen. Es geht nur noch darüber zu diskutieren, um das Wie und Wann. Aber darauf will RWE nicht warten. RWE will Fakten schaffen. Kohle backern, solange es noch geht. Auch wenn die vielleicht gar nicht mehr verwendet wird. Denn, wie uns Energieexperten verraten, brauchen wir die Braunkohle gar nicht mehr. Deutschland verfügt über so viele Überkapazitäten an Strom, dass sogar Strom schon ins Ausland verkauft wird. Am 13. September hat unsere Landesregierung im Auftrag von RWE die Räumung des Hambacher Forsts verfügt. Der größte Polizeieinsatz in NRW seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist befehligt worden, um Klimaschützer von den Bäumen zu holen. SEK, Wasserwerfer, Hubschrauber, Pferde- und Hundestaffeln vermitteln ein teilweise gruselig kriegerisches Bild. Während die Landesregierung über die Presse erklärte, es ginge um Brandschutz, erzählen Aktivisten, dass ihnen während der heißen Sommertage die Feuerlöscher weggenommen wurden. Wie soll das denn zusammenpassen? Nun ist nur eine Woche nach Räumungsbeginn ein junger Journalist ums Leben gekommen, als er, während er die Räumung dokumentieren wollte, mindestens 15 Meter vom Baum stürzte. Er wurde nur 27 Jahre alt. Kurzfristig wurde große Betroffenheit bekundet und Innenminister Reul ließ die Räumung vorübergehend aussetzen. Doch schon am nächsten Tag, am Donnerstag in einer Talkshow bei Maybrit Illner, ließ Ralf Schmitz, der Chef von RWE, die Katze aus dem Sack. So wie er sich geäußert hat, geht es nicht um Brandschutz. Es geht auch nicht um die Energieversorgung. Und es geht noch nicht einmal um Arbeitsplätze. Ralf Schmitz sagte, die Räumung müsse weitergehen, denn sonst verlöre RWE 2 bis 5 Milliarden Euro. Der maximale Profit ist RWE wichtiger als die Sicherheit und die Gesundheit von Menschen, wichtiger als Umweltschutz und wichtiger als die Eigentumsrechte von den Menschen, die ihre Heimat, ihre Dörfer und Höfe verlassen mussten. Das ist wohl die Logik von großen Konzernen. Aber warum machen sich unsere Politiker zum Handlanger von Konzerninteressen, statt ihre Bevölkerung zu schützen? RWE denkt, mit Geld und Macht kann man alles kaufen, inklusive die Politik, die Gerichte und die Medien. Eines anderen belehrt als sie eine Düsseldorfer Firma, die Firma Gerken, die bemerkt hat, dass ihre Hebebühnen für den Polizeieinsatz im Ambacher Forst missbraucht worden sind. Sie hat ihre Hebebühnen zurückgezogen. Auf ihrer Internetseite verkündet sie Folgendes. Zitat: Da auch wir mit der Vorgehensweise im Hambacher Forst absolut nicht einverstanden waren und sind, und wir auch den Einsatz unserer Bühne dort nicht weiter rechtfertigen können, haben wir heute beschlossen, dass wir unser Gerät dort stilllegen. Ende des Zitats. Zu diesem Schritt habe man sich entschieden, obwohl dies juristisch eigentlich unzulässig sei oder wenigstens fragwürdig und das Unternehmen mit hohen Schadensersatzforderungen konfrontiert werden könne. Die Firma betont, dass sie die Geräte nicht an die Polizei, sondern an einem ungenannten bleibenden Dritten vermittelt habe und von diesem nicht über den Einsatzzweck informiert worden sei. Die Firma Gerken verleiht seit Jahren an Montage- und Wartungsunternehmen in der Windenergiebranche und hat aus diesem Kundenkreis offenbar viele kritische Nachfragen erhalten, wie die Stellungnahme nahelegt. Es ist aber trotzdem bemerkenswert, dass eine Firma, die kein gemeinnütziger Verein ist, sich entscheidet, ihre wirtschaftliche Interesse nicht im Vordergrund zu setzen, sondern ihre ethischen Grundwerte. I tell my ma when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pulled my hair, stole my comb, but that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty, she's the belle of Belfast City. She is caught in 1, 2, 3, please won't you tell me who is he? All the boys, they fight for her, the rap at the door and the ring at the bell. Say, no, my true love, are you well? Out she comes as white as snow. Rings on her fingers and bells on her toes. Old Johnny Morris says she will die if she doesn't get a fellow with a roving eye. Let the wind and the rain and the hail blow high and the snow come travelling from the sky. She's as nice as apple pie and she'll get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell her ma when she comes home. Let them all come as they will, for it's Albert Mooney she loves still. Ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pulled my hair and stole my comb, but that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty, she's the belle of Belfast. She is caught in 1, 2, 3, please won't you tell me who is he? Hallo, es geht jetzt weiter mit der Sendung um den Hambacher Forst. Ich erzähle jetzt der Hilde mal, wie ich in den Hambacher Forst gefahren bin. Ich wollte nämlich da meine Solidarität bezeugen, weil es wurde ja auch dringend darum gebeten, nachdem was alles passiert ist, kommt bitte Leute, kommt. Und es war tatsächlich so, es war Regen angekündigt und ich denke, wir lassen uns so von Regen nicht abhalten. Komm, fahr dahin. Morgens mache ich das Radio an. Kommt als erste Meldung, ja, der Sonntagsspaziergang im Hambacher Wald ist per Eilanordnung verboten worden. Wie findest du das denn? Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen perplex, wenn etwas schon länger geplant ist und dann plötzlich per Eilanordnung verbieten, das klingt für mich auch ein bisschen nach Strategie, oder verstehe ich das falsch? Also die begründeten das damit, dass die Sicherheit im Wald nicht mehr gewährleistet sei. Wenn jetzt Tausende da in den Wald gehen, dann kann man das nicht mehr kontrollieren. Okay, dann wieder Regen, Verbot. Ja, aber ich fahre trotzdem, ne? Ich also in den Zug nach Buer, das liegt hinter Köln, das liegt so zwischen Köln Richtung Aachen. Und in Köln sollte ich umsteigen. Und dann hieß es auf einmal, der Zug nach Buer, der fährt gar nicht. Zug ist ausgefallen, aus technischen Gründen. Und ausgerechnet an dem Tag und ausgerechnet bei diesem Ereignis. Und ausgerechnet dieser Zug. Okay, was machen wir jetzt? Kam eine Stimme aus dem Lautsprecher. Wenn Sie nach Buer wollen, dann fahren Sie doch über Düren. Okay, dann habe ich inzwischen schon Leute kennengelernt, die dann auch dahin wollten. Und haben mir gesagt, okay, fahren wir nach Düren. Ist zwar ein ziemlicher Umweg, aber was soll man machen? Sind wir nach Düren gefahren. In Düren war das dann so, dass da stand der Zug nach Bürfeld aus. Moment mal, warum haben sie euch dann praktisch nach Düren umgeleitet? Das habe ich mir hinterher auch überlegt. Also das war schon kein Zufall mehr. Inzwischen waren wir natürlich schon viel zu spät. Die Kundgebung sollte, also dieser Waldspaziergang sollte um 11:30 sein, ne? Und gut, wie kommen wir jetzt nach Buer? Und dann haben wir so, ich weiß nicht, wie es passiert ist, irgendwie Leute kennengelernt, die haben gesagt, komm, wir nehmen euch im Auto mit. Da habt ihr aber Glück gehabt, ja. Ja, also wie das passiert ist, das war irgendwie Schicksal von oben. Aber als wir dann schließlich in Buer angekommen sind, dann war natürlich die halbe Kundgebung schon vorbei. Also ich hatte einen Wahnsinnsstress da, ich habe die Fahrkarte bezahlt. Du weißt ja, dass das auch nicht so einfach ja. ist für uns, ne? Wir haben ja nicht so viel. Ich habe dafür bezahlt und bin nicht zur richtigen Zeit da angekommen. Aber lass wir. Habe ich gesagt, ich kann vielleicht noch ein paar Interviews machen und so, auch für Radio. Und dann fing es aber dann auf einmal richtig wie aus Gießkannen an zu regnen, ne? Kennt man ja. Also wenn, dann kommt alles auf einmal sozusagen, ja. Ja, gut. Und dann sagten welche, ja, wir gehen in den Wald. Ja, ich sagte ja, okay, war das nicht verboten? Ja, wir gehen in den Wald. Okay, gingen wir in den Wald, ne? Dann sind wir da an diese Stelle, wo dieser Journalist abgestürzt ist. Das konnte man dann sehen, auch da ja. so die Baumhäuser oben. Da gibt es so ein Waldgebiet, das heißt Beach. Da haben sie eine Gedenkstätte errichtet. Da haben wir dann Blumen und Kerzen niedergelegt. Ich nicht, weil ich nichts dabei hatte, aber andere Leute. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Schweigeminute, um an den Toten zu denken und auch zu trauern. Wir waren traurig, wir waren friedlich. Der Klaus, der Geiger, hat ein Lied gespielt. Thank you. dann auf einmal war es vorbei mit dem Frieden. Warum? Was kam dann noch? Also ich hörte irgendwelche Rufe, dann sind wir in die Richtung gegangen, dann kam auf einmal, wie vom Himmel runter, kam auf einmal Polizei auf uns zugerannt. Ich sah noch den Strahl von Pfefferspray auf mich zu, konnte dann ausweichen. Ich bin einfach die auf der Seite rausgegangen. Andere haben das nicht mehr geschafft. Das heißt, das kam ohne Ankündigung, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Und ich habe dann später mit anderen Leuten noch versucht zu erörtern, warum haben die das gemacht. Ja, eigentlich stellt das für mich auch dann eine Körperverletzung dar. Man kann ja nicht unangekündigt Leute mit Pfefferspray besprühen, ne? Oder, aber ich bin jetzt auch Laie. Ich weiß jetzt nicht, wie die rechtliche Situation ist, aber da würde ich mir auch mal Gedanken drüber machen, ob man da nicht diese Leute belangen kann, ne? Also das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir irgendwie den Grund nicht so richtig erfahren konnten. Es kann natürlich sein, dass sie sagten, es wäre ja eigentlich verboten gewesen, den Waldspaziergang zu machen und wir haben es trotzdem gemacht. Was ich dabei aber ganz brisant fand, es waren ganz, ganz viele Familien dabei. Es waren Familien mit kleinen Kindern. Es war eine Frau dabei, die hatte einen Säugling im Tuch. Da einfach mit Polizei da reinzuhauen, geht überhaupt gar nicht. Ja, aber da möchte ich mal einhaken. Hat das nicht irgendjemand mal mit dem Handy auf Video gefilmt? Ich denke, man muss das ja irgendwie nachweisen können, ne? Doch, es gibt unter Twitter gibt es da auch ein Video, das kannst du im Netz auch nachgucken, wo du siehst, wie die Polizei mit Pfefferspray hantiert. Aber man kann natürlich nicht sehen, was da vorher passiert ist. Man sieht auch nicht die Kinder da drauf. Also gerade die Kinder haben Angst gekriegt und wir sind dann halt ganz schnell aus dem Wald rausgegangen. Und es ist hinterher schwer, irgendwie das juristisch zu belangen, glaube ich. Die werden dann irgendwie sagen, es war ja verboten oder so, denke ich. Ja gut, wir waren dann ziemlich schnell wieder aus dem Wald draußen und ich war patschnass gewesen. Alle waren, ein paar Leute hatten Schirme dabei, das hat aber dann auch nicht so viel mehr geholfen. Also völlig durchnässt. Manche waren verletzt durch dieses Pfefferspray. Aber trotzdem war die Stimmung immer noch gut. Das fand ich so erstaunlich. Was ich auch schön fand, ich habe viele Leute kennengelernt. Das ging ganz schnell. Das waren ganz normale Leute. Ja, es waren natürlich auch viele Anwohner, die früher aus ihren Dörfern vertrieben worden sind. Diese Leute, das sind ganz normale Leute. Das sind Familien, die waren da mit ihren Kindern, mit ihren Omas und Opas. Also praktisch über Generationen. Und die sind halt völlig erbost, haben jegliches Vertrauen auch in die Regierung verloren. Das sowieso. Sind praktisch zwangsenteignet worden und mussten umziehen. Also die Leute haben erzählt, sie haben zwar eine Entschädigung gekriegt, wollten aber gar nicht aus ihren Dörfern raus. Und dann wurde ihnen gesagt, wenn ihr nicht wollt, dann werdet ihr halt zwangsenteignet. So, und jetzt noch zum Schluss von der Erzählung. Es gibt am 6. Oktober eine bundesweite riesengroße Demo, zu der tausende Menschen erwartet werden. Ich wollte euch auffordern, dahin zu kommen. Nicht nur die Grünen, sämtliche Umweltverbände wie Greenpeace, BUND, alle möglichen Organisationen rufen dazu auf, dahin zu kommen. Und zwar ist das von Bahnhof Buer aus, das ist in der Nähe von Köln. Um 12 Uhr mittags geht das los. Denkt bitte dran, unterstützt die Anliegen der Braunkohlegegner und der Bewohner vom Hambacher Forst. es geht jetzt weiter auf 104,2 MHz. Wir wollten jetzt schon mal das Thema für die nächste Sendung ankündigen. Und zwar werden wir uns dann intensiv mit Wohnungsnot beschäftigen. Das ist leider ein Thema, das uns schon seit vielen Jahren begleitet. Es ist nicht besser geworden, im Gegenteil. Weiterhin verschärft sich die Wohnungsnot bundesweit immer weiter, weil immer mehr Investoren Wohnungen kaufen, immer mehr Grundstücke privatisiert werden und weiterhin keine Sozialwohnungen gebaut werden. Auch in Düsseldorf ist es so. Auch Thomas Geisel hat als SPD-Oberbürgermeister weiter so gemacht, dass er städtische Grundstücke verkauft hat, statt selber zu bauen. Um zu zeigen, wie das schon vor 5 Jahren war, bringen wir jetzt erstmal einen Beitrag von 2013, als wir damals die Keine Profite mit der Miete-Demo gemacht haben. Wir hören jetzt mal da rein. Nach Kündigung meiner Wohnung ging ich zum Wohnungsamt. Nach Ziehung einer Nummer war ich nach circa einer Stunde an der Reihe. Der Mitarbeiter dort gab mir ein einziges Wohnungsangebot. Die Wohnung befand sich im 3. Stock an der Autobahnauf- und Abfahrt in Bersten. Das Haus machte einen schlechten Eindruck. Das Erdgeschoss einschließlich des Hauseingangs war vergittert, wie ein Gefängnis. Ich fragte mich, gibt es jetzt schon Käfighaltung für Hartz-IV-Bezieher? Ich fand das Wohnungsangebot unzumutbar und fragte deshalb beim Wohnungsamt nach einer anderen Wohnung. Der Mitarbeiter des Wohnungsamtes sagte sichtlich verärgert, Sie sind jetzt schon der 3., der dort nicht einziehen will. Für Sie gibt es hier von mir keine anderen Angebote mehr. Verlassen Sie jetzt den Raum. Das ist keine fiktive Geschichte. Ein Hartz-IV-Bezieher, der hin und wieder zum Mittwochsfrühstück ins Zack kommt, hat hier seine Erfahrung zu Papier gebracht. Auf der Postkarte des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum heißt es, wer nicht reich ist, fliegt raus. Diese Vertreibung findet tatsächlich statt. Viele Hartz-IV-Beziehende sind bereits nach Duisburg gezogen, weil sie in Düsseldorf trotz intensivster Suche nicht Bezahlbares fanden. Von den Verantwortlichen im Rathaus wird dies billigend in Kauf genommen. Und mehr als das. Auf dem Düsseldorfer Wohnungsamt wird Wohnungssuchenden sogar offen gesagt, suchen Sie sich doch etwas in Duisburg. Hier finden Sie nichts. My young love said to me, my mother won't mind. And my father won't slight you for your lack of kind. Then she stepped away from me, and this she did say, it will not be fair. And fondly I watched her Hallo, da sind wir wieder. Radio auf 104,2 Megahertz. Es war im Mai beim Mittwochsfrühstück, da kam die Idee auf, wir könnten uns doch auch mal gemeinsam einen Film ansehen. Aber im Sommer sind ja mehr Wanderungen und Fahrradtouren angesagt. Aber im Herbst sollte es losgehen. Am 17. Oktober ist es soweit, da läuft der erste Film. Und welcher? Vier Filme kamen in die engere Auswahl. Wir entschieden uns für Der junge Marx des haitianischen Regisseurs Raoul Peck. Marx und Engels kennen wir ja eigentlich nur als altehrwürdige Herren, denen stets nur Druckreifes aus dem Rauschebad quillt. Doch Raoul Peck holt sie vom Sockel. Marx-Darsteller August Diehl über Marx und Engels. Sie hatten, ähnlich wie wir, das Gefühl, in einer Art Zeitenwende zu leben. Aber der große Unterschied ist, dass damals die Menschen erstens niemals jung sein wollten, im Gegensatz zu heute, wo wir eigentlich alle jung bleiben wollen, sondern sehr schnell erwachsen werden wollten und die Welt in die Hand genommen haben. Der Haitianer Peck nimmt die von Marx und Engels 1844 in Paris gemeinsam verbrachten Tage in den Fokus, bis hin zur Formulierung des Kommunistischen Manifests 1848. Eine große Rolle spielen, und dies ist Pecks großes Verdienst, die Frauen. Vicky Krieps brilliert als Jenny Marx, Hannah Steele als Mary Burns. Mary Burns ist eine Baumwollspinnerin mit irischem Migrationshintergrund, die Engels in Manchester kennenlernt und mit der er ab 1843 eine Ehe ohne Trauschein führt. Jenny war aus gutem Hause, eine Freiin von Westfalen. Sie gab ihre privilegierte Stellung auf, um mit Marx zusammen zu leben. Mary Burns tritt ebenfalls stets resolut auf, angeborenes irisches Rebellentum. Da habe ich wirklich Interessantes entdeckt. In die Lage der arbeitenden Klasse in England bezeichnet Engels den Unternehmer Robert Owen als Stifter des englischen Sozialismus. Und dieser Robert Owen propagierte, Arbeiter müssten sich selbst organisieren. Nach dem Modell von Owens Hall of Science betrieben die Arbeitenden in Manchester eine Hall, über die Engels schrieb: Man kann sich anfänglich nicht genug wundern, wenn man die gemeinsten Arbeiter in der Hall of Science über den politischen, den religiösen und sozialen Zustand mit klarem Bewusstsein sprechen hört. Dazu kommt noch die sonntäglichen Vorlesungen, welche sehr fleißig besucht werden. So sah ich bei meiner Anwesenheit in Manchester die Kommunistenhall, welche etwa 3000 Menschen fasst, jeden Sonntag gedrängt voll und hörte da Reden, welche unmittelbare Wirkung haben. Engels hebt hervor, dass bei den Vorträgen gewöhnlich viel gelacht wird, da der englische Witz im sprudelnden Humor sich in diesen Reden Luft macht. Diese Hall, in der, wie Engels betont, alle Altersgruppen, sowohl Frauen wie Männer, sich trafen, war höchstwahrscheinlich der Ort, wo Mary Burns ihren kämpferischen Geist trainiert hatte. Ja, da hat dieser Film von Peck wirklich leider so einen blinden Fleck in Bezug auf die englische Arbeiterinnenbewegung. Aber die Anfänge der deutschen und französischen mit Weitling und Proudhon und dem Bund der Gerechten finden sich sehr gut repräsentiert. Peck lässt seinen Karl Marx an einer Stelle den Arbeitenden zurufen: Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Naja, diese Erkenntnis ist für Erwerbslose und prekär Beschäftigte sicherlich nicht neu. Aber gerade dies ist ein Grund, einen zugleich genussvollen wie kritischen Blick auf Pecks Der junge Marx zu werfen und den Film zu diskutieren. Und das werden wir dann am 17. Oktober tun. Ein Beitritt zum Mittwochsfrühstück-Club ist Bedingung. Der Jahresbeitrag kostet 0 Euro, dies müsste also für jeden erschwinglich sein. Ein Beitrag ist auch noch am 17. Oktober möglich. Die Veranstaltung beginnt dann um 11.30 Uhr. Wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen. Denkt daran, jeden Mittwoch um 9.30 Uhr gibt es für nur 1,50 Euro Kaffee und ein richtiges, reichhaltiges Frühstücksangebot. Im Anschluss an das Frühstück gibt es eine Diskussionsrunde. Einmal im Monat kann man an der Selbsthilfegruppe Hartz IV und Gesundheit teilnehmen und über seine persönlichen Probleme reden. Gerne nehmen wir auch Anregungen für die Radiosendung entgegen. Wir freuen uns über neue Leute, die bei uns mitmachen wollen. Und am letzten Sonntag nächsten Monat gibt es um 19 Uhr die nächste Megahertz-Sendung. Ciao. Ciao. Ciao. Eyes. feelings laughing over me. Yeah, I've got one wheel in the sand, an orchestra of voices trapped inside of me. There's a storm approaching both of us, spitting out blinding voltages of memories. And I am reaching out and hunting round, digging up every skeleton inside of me. So if you're scared of me like I'm scared of you, and if you care for me like I care for you, and if you're loving me like I'm loving you, come and die. Forgotten what to do, and all these orchestras of voices in my head just follow me and follow you. You just listen to it. So if it's hurting you like it's hurting me,